2. Guten Tag, Nena. Klappt das heute Mittag mit unserem Treffen? Ja, ich komme gern zu deinem Garten, aber ich weiß den Weg nicht. Den habe ich dir doch erklärt. Geh einfach zum Parkplatz am Schwimmbad und dann den zweiten Weg nach rechts und danach geradeaus und... Das ist zu kompliziert, das finde ich nie. Dann warte ich auf dich an der Bushaltestelle. Dann gehen wir zusammen in den Garten. Okay, machen wir das so.